Der Wirtschaftstraum. Prolog. Im Hintergrund blubbert ein Aquarium und man kann eine Nachrichtensendung aus dem Fernseher hören. Kind. Und was ist, wenn das Aquarium mal nicht mehr reicht für die ganzen kleinen Guppies? Vater. Dann fressen die sich gegenseitig auf. Aus dem Fernseher hört man Bush Senior. Our way of life is not negotiable. Schlafen gehen. Es war ein schöner Tag, denn Friedrich Merz hat heute viele Dinge getan. Er hat mit vielen wichtigen Menschen gesprochen und ihnen die Welt Merz plänt. Menschen, die fast so wichtig und reich sind wie Friedrich Merz. Friedrich Merz ist stolz auf Friedrich Merz. Er hat sich heute sehr stark für Deutschland eingesetzt und jetzt hat er sich seinen Schönheitsschlaf redlich verdient. Friedrich zieht seine Rolex aus, legt sie behutsam neben sein Bett und cremt sich mit seiner Nachtcreme und Trüffelstaub ein. Er klatscht dreimal und das Licht geht aus. Friedrich Merz zieht langsam seine Socken von seinen schönen Füßen ab und massiert sich noch ein bisschen. In Friedrich Merzens Zimmer verbreitet sich der himmlische Duft von Trüffelstaub. Friedrich Merz massiert sich ins Reich der Träume, in eine andere Welt, denn eine bessere Welt ist möglich, nämlich in Friedrich Merz. Traumreise. Du wirst still und ruhig. Du atmest tief ein. Du bist aus Gold. Stell dir vor dir schwebt eine Kugel aus Scheinen. Mit jedem Atemzug nimmst du Geld in dich auf. Mit jedem Ausatmen spülst du Sorgen und Nöte aus deinem Körper. Sorgen und Nöte brauchst du nicht, denn du bist reich. Ein strahlender Astralkörper aus Geld, Macht und Diamant. Diamant, Macht und Geld. Macht, Diamant und Geld. Geld, Diamant und Macht. Du bist Friedrich Merz. Das Webinar. Hallo Leute, hier ist wieder eure Kevin mit einem weiteren Tutorial-Video zum Thema Vermögenaufbau, Life-Coaching und Skill-Training. Heute erkläre ich euch die zwei fundamentalen Dinge und Eigenschaften, die reiche Leute haben und arme Leute nicht. Und wie auch ihr diese fundamentalen Eigenschaften trainieren könnt, um auch einmal so reich zu werden wie reiche Leute, Leute. Und zwar machen die meisten armen Leute einen Fehler, Leute. Sie denken zu viel darüber nach, wie arm sie sind. Und reiche Leute machen das nicht. Die denken vielleicht darüber nach, wie viel Geld sie haben. Und genau das ist der Schlüssel, Leute. Leute, wenn ihr genug über euren Reichtum nachdenkt, dann geht es euch automatisch besser. Probiert es mal aus. Und jetzt fragen vielleicht einige, Kevin, aber ich habe doch gar kein Geld, über das ich nachdenken kann. Dann sage ich dir, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ein weißer Chinese hat mal gesagt, Geld stinkt nicht. Hi. Oder Winnetou, der hat auch gesagt, mein Bruder, erst wenn der letzte Cent gespart, der letzte Sparstrumpf zugenäht und das letzte Sparschwein getopfert ist, werdet ihr merken, dass man Immobilienrenditen nicht geschenkt bekommt. Und genau da musst du hin. Nächster Punkt. Die Einstellung, das Mindset, Das ist unglaublich wichtig. Was meine ich damit? Naja, stellt euch mal vor, der Chef der Deutschen Bank wurde so wie ihr gerade in einem Webinar zum Geldverdienen besuchen. Das wäre ja lächerlich. Der Chef der Deutschen Bank hat es nicht nötig, ein Webinar zu besuchen, weil er ohnehin schon ein Rolex hat und einen Lambo fährt. Und das könnt ihr auch, wenn ihr euch selbstständig macht. Say what? Deswegen, Leute, mein Tipp für euch, kauft euch ein Rolex und ein Lambo. Wenn ihr dann damit bei der Deutschen Bank vorfahrt, dann denken die sich, oho, hier kommt der Chef und geben euch alles Geld von alleine. Yay! Das war es auch schon wieder für die Kalenderwoche 3 von mir. Nächstes Mal möchte ich mit euch über ein sehr unbeliebtes Thema reden, über das sich viel zu wenige trauen zu sprechen. Aber Leute, das ist ganz normal und da braucht man sich nicht zu schämen. Und zwar gibt es nächste Woche ein Video zum Thema Investitionsstau. Millennial Gespräch 2. Und? Was machst du so? Ich studiere. Ach cool, ich auch. Nice. Und was? BWL. Und du? Das ist ja krass, ich auch. Echt? Ja. Das glaube ich aber jetzt nicht. Doch. Und in welchem Semester bist du? Im zweiten. Krass, ich auch. Cool. Was willst du denn später mal werden? Na, Betriebswirtin. Cool, ich auch. Also Betriebswirt. Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, Betriebswirtin zu werden. So als meine Kindergartenfreunde alle mit Pferdefiguren und Ritterbogen gespielt haben, saß ich da und habe betriebswirtet. Krass, das ist schon ungewöhnlich. Ja, denke ich halt auch voll. Und das Geile ist, meine ganzen Kindergartenfreunde sind jetzt auch Betriebswirte. Aber das wollten die halt nie. Und ich habe jetzt meinen absoluten Traumjob. Wie war das denn bei dir? Weißt du noch den Moment, wo du Betriebswirt werden wolltest? Ich glaube, mich hat ein Betriebswirt mal aus einem brennenden Haus gerettet. Echt? Also ich glaube, es war ein Betriebswirt. Könnte auch ein Volkswirt gewesen sein. Umweltschutz. Im Winter ziehen sie wieder gen Süden. Die Schwärme von Backpackern, die den halben Globus umrundet haben, bis sie endlich hier in Australien ankommen. Zu Tausenden tummeln sich die Packer auf sogenannten Campingplätzen und suchen nach einem Nistplatz für den Winter. In den letzten Jahren wird ihr Lebensraum leider immer knapper. Waldbrände, Flächenrodung und der Klimawandel setzen der Backpacker-Population schwer zu. Doch einige freiwillige Helfer wie Dietrich Frerz wollen die Backpacker nicht aufgeben. Sie sammeln die jungen Backpacker-Exemplare auf, die bei der Nahrungssuche vom Baum gefallen sind oder Brandverletzungen von den Buschbränden davongetragen haben, und bringen sie in die Work-and-Travel-Stationen, um sie wieder vorsichtig aufzupäppeln. Frerz muss dabei behutsam vorgehen. Oft sind die Jungtiere sehr verschreckt, versuchen auszubrechen und finden in der unwirtlichen Gegend aus Asche, Potte und Kies ihren sicheren Tod. Dieses Exemplar ist schon ein halbes Jahr bei Frerz. Heute ist sein großer Tag. Sicher, in eine Transportbox verpackt, geht es in das aufgeforstete Dschungelreservat, wo es genügend Nahrung gibt und unser Backpacker genügend Freiraum hat, sich selbst zu finden. März-Mantra. Ich verneige mich vor den trüffelduftenden Lotusfüßen des Friedrich Merz, der das freudvolle Wissen über das eigene Selbst enthüllende, ein völliges Wohlergehen bringende, erheilt das schrecklichste Gift namens Neuverschuldung, der Oberkörper von menschlicher Gestalt, Der Unterkörper ziegenfüßig. Eine Rolex, ein Wertpapier und ein Muschelhorn tragend, 1000 strahlende Köpfe habend, vor Friedrich Merz verneige ich mich. Vor dem Chef. Chef, ich bräuchte am kommenden Mittwoch einen Sonderurlaub. Nein. Aber da ist die Beerdigung von einem guten Freund von mir. Ich sagte doch, nein. Wieso denn nicht? Sie wissen ganz genau, dass wir in KW3 eine Deadline haben. Vor Gott. Boah, Gott, Alter. Warum hast du das gemacht? Was, mein Sohn? Na ja, das mit dem geht hin und mehret euch. War doch klar, dass das nicht ewig gut geht. Schon mal was von Grenzen des Wachstums gehört? Warum musste das denn sein? Wegen der Freiheit. Was denn für eine Freiheit, Bruder? Freie Fahrt für freie Bürger. Anything goes. Failing is not an option. Die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles. Ich habe es getan, weil es ging. Verstehst du? Okay. Boomer. Die Trempelreinigung. Das Stadtfest war nahe und Jesus zog nach Rosthal hinauf. Auf dem Trempel fand er Verkäufer von Eierkochern, CD-Haltern, Steinzeug und allerhand Krempel, die dort saßen. Was ist denn das? Das ist die Star Wars-Backform. Geil, gell? Was ist denn Star Wars? Ja, wie Sie kennen, kriegt der Sterne nicht. Ich fürchte, nein. Sag mal, leben Sie hinter dem Mond? Kriegt der Sterne halt. Da käme der Außerwelte Jedi-Ritter, Luke, gegen seinen bösen Vater. Und das ist quasi eine Backform dazu. Damit kann man sich quasi die dunkle Seite der Macht als Kuchen backen. Aha. Und das hier? Das ist ja so ein Lerncomputer. Schön. Was ist denn ein Computer? Kommt her, Zeit für eine Stärkung. Davon gibt's frische Würstchen vom Rost. Ihr seid aber nicht von hier, gell? Jesus und seine Jünger gingen also durch die Innenstadt mit einer Wurst in der Hand. Als sie aber an die Kirche kamen und Jesus sah, dass selbst im Kirchinnenhof getrödelt und gefeilscht wurde, wurde er zornig und bastelte sich aus dem Kabel eines Pürierstabes und einem Hirschgeweih-Kronleuchter einen Morgenstern und schlug den Trödelmarkt kurz und klein, bis auch der letzte Händler, der noch laufen konnte, vom Trempelmarkt vertrieben ward. Da kamen die Polizisten zu ihm und frageten ihn: Hast du noch alle Laden am Zaun, Meister? Hat er denn erlaubt, hier auf die armen Bürger einzudreschen? Ich will euch eine Frage stellen. Antwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welcher Vollmacht ich das tue. Erzähler, bin ich aber gespannt. Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von der Erde? Antwortet mir. Erzähl mal ganz ruhig, gell? Was ist das überhaupt für eine Frage? Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Pfarrer oder was? Dann sage ich auch nicht, mit welcher Vollmacht ich das getan habe. So oder so ähnlich kam Jesus dann vors Gericht. Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann. Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann. Sozialhilfeansprüche? Atlantis? Deine Mutter? Diesen einen Ring? Ein E? Den Urknall? Einen Lottogewinn? Grönland. Science Fiction. Seit die Menschen verschwunden sind, sind unsere Wachstumsraten drastisch angewachsen. Wir haben unseren Ausstoß an hochwertigen Bleistiften mit integrierten Radiergummi und Werbesiebdruck Seniorenstift zur Linde um 35.657% erhöht und sind in der Lage, 100.000 Tonnen Bleistifte pro Tagesquart allein im Werk Wolfenbüttel auszustoßen und beabsichtigen, unsere Produktion jedes Jahr zu verdoppeln. Die größte Herausforderung ist die Frage nach dem Endlager der Stifte. Märzkanon. Bruder Friedrich, Bruder Friedrich, schläfst du Friedrich, Bruder Friedrich, schläfst du nicht das Klimpern, schläfst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, schläfst du das Klimpern, schläfst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, hörst du nicht das Klimpern, kling klang klung, kling klang klung. Aufwachen. Heute ist ein guter Tag, denn Friedrich Merz ist gerade aufgestanden. Friedrich Merz blickt in den Spiegel und lächelt verführerisch. Fast schon obszön, aber elegant. Wenn man richtig hinsieht, dann funkelt Friedrich Merzens Haut in der goldenen Berliner Morgensonne. Was für ein Mann, dieser Friedrich. Wahnsinn! So strahlend wie die Sonne, so golden wie ägyptischer Grabschmuck. Könnten doch nur alle Menschen wie Friedrich Merz sein, denkt Friedrich. Dann gäbe es so viele Probleme auf der Welt nicht mehr. Armut, Hunger, Hartz IV. All das gäbe es nicht, wenn alle Leute wie Friedrich Merz wären. Überall nur funkelnde Diamanthaut und alle würden sich einsetzen für dieses geile Land. Warum verstehen das so viele Menschen nicht? Wie geil dieses Land, wie geil Friedrich Merz ist. Friedrich kann es sich nicht erklären, aber das muss er ja nicht. Schließlich ist er ja auch reich und Friedrich Merz. Aber Friedrich Merz hat Verständnis für die anderen. Es ist ja leider eben nicht jeder wie Friedrich Merz.